Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge meines brandneuen Podcasts. Bevor ich aber loslege, möchte ich diese Episode heute etwas nutzen, um mich generell mal ein bisschen vorzustellen. Also wer ich bin, was ich spiele, wie ich spiele und so weiter. Einfach so ein paar grundlegende Eckdaten, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Ich meine, im echten Leben ist es ja auch so, dass man sich erstmal vorstellt und dann loslegt. So würde ich es eben hier auch halten. Ich bin 41 Jahre alt und spiele schon seit, ja, circa meinem 9. Lebensjahr. Angefangen hat alles mit einem Schneider CPC 464, ganz ohne Disketten, sondern so klassisch mit einem Kassettenlaufwerk und Grünmonitor. So ein Teil habe ich mir übrigens vor kurzem über eBay geholt und steht jetzt hier in der Ecke und macht wirklich Spaß, mal wieder die alten Dinger zu zocken. Aber anderes Thema. Das allererste Spiel damals war eine Art Olympiade, ich glaube so mit Airhockey und Kegeln, wenn ich mich recht erinnere, aber eigentlich auch eh egal. Nach dem CPC 464 kam dann ein Atari ST 1040, der offiziell meinem Vater gehörte. Er hatte aber dabei eher die Büroarbeit im Sinn und weniger die Spiele. Das war dann eher mein Ding. Ja, und danach fing dann direkt die Zeit der PCs an. Anfangs erbte ich immer noch die alten Rechner meines Vaters, wenn er sich einen neuen holte, bis ich irgendwann selbst genug Geld hatte, um mir meinen ersten eigenen anzuschaffen. Ich glaube, es war ein Pentium 2. Ja, so richtig intensiv fing ich mit dem Spielen an, als ich das erste Adventure installierte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welches es war, aber vermutlich eines von LucasArts. Besonders die beiden Indiana Jones Spiele hatten mir es damals echt angetan. Ich glaube, davor hatte ich sogar bei einem Kumpel mal Larry Teil 1 gesehen. Das war dann quasi noch früher. Aber anderes Thema, wie gesagt. Im Laufe der Jahre ging dann mit dem ersten selbstverdienten Geld die Zeit der Raubkopien langsam zu Ende. Es waren immer seltener die Kumpels, die einem zum neuen Spielen verhalfen. Der Einzelhandel lernte mich kennen und mein Bankkonto lernte den Einzelhandel kennen. Was so viel hieß wie, ich wollte mehr Spiele haben, als mir finanziell eigentlich möglich war. Ja, und vor allem, da die Kopierschutzfunktionen immer besser wurden, war man so ein Stück weit auch gezwungen, eher auf Originaltitel zurückzugreifen. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, bei Indiana Jones and the Fate of Atlantis hatte man da so eine schöne Pappdrehscheibe, auf der man eine Kombination einstellen konnte, die im Spiel vorgegeben wird und konnte dadurch dann den Code für den Einstieg irgendwie ablesen. Das waren aber wirklich noch die Anfangszeiten, bis es dann später zu Softwarecodes überging. Irgendwo finde ich auch, dass man ein ganz anderes Verhältnis zu einem Spiel bekommt, wenn man es vom sauer verdienten Geld selbst kaufen muss. Man gibt vielleicht nicht ganz so schnell auf, wenn es mal etwas schwieriger wird, weil man einfach zu viel Geld investiert hat und möchte es dann auch richtig genießen. Obwohl ich eigentlich eher nicht die Art von Spieler bin, die ein Spiel komplett durchspielt, um den vollen Spaß daran zu haben. In der Regel komme ich so auf maximal 8 bis 10 Stunden Spielzeit pro Spiel. Natürlich gibt es da Ausnahmen. Zum Beispiel bei den beiden Reboots von Tomb Raider komme ich jeweils, glaube ich, über knapp 20 Stunden, 25 Stunden. Aber auch nur, weil die Story und das Gameplay einfach total toll sind. Natürlich ebenfalls noch zu erwähnen, ein paar MMORPGs wie World of Warcraft. Da habe ich selbstverständlich auch etliche Stunden drin verbraten. Wie viele genau, weiß ich glücklicherweise nicht mehr. Und ja, meine ganzen Main-Charakter, die ich über die Jahre hinweg kreiert habe und gespielt habe, die sind zum Großteil eigentlich gelöscht. Aber ich denke mal, es waren schon so einige hundert Stunden, die dafür draufgegangen sind. Meist ist es jedoch so, dass ich mir ein neues Spiel anschaue und nach dem ersten Start gibt es ja drei mögliche Szenarien. Szenario 1 kommt zu ungefähr 80% vor. Es ist mir zu kompliziert, zu schlecht gemacht, die Steuerung nervt mich oder es gefällt mir aus irgendeinem anderen Grund nicht direkt. Da kann es schon mal passieren, dass ich es direkt nach 30 Minuten oder weniger sogar wieder deinstalliere. Szenario 2 kommt zu ca. 15% vor. Es gefällt mir auf Anhieb und ich spiele direkt 3 bis 4 Stunden. Auch die nächsten Tage bin ich total angefixt und ich schaue mich nach Foren um, in denen ich Tipps und Tricks finden kann. Strategieguides, irgendwelche Tutorials und so weiter. Wenn es mich ganz schwer erwischt hat, beginne ich sogar damit, einen Roman zu lesen, der inhaltlich mit dem Spiel oder dem Universum darin zu tun hat. Ja, und Szenario Nummer 3 passiert zu ca. 5% der Fälle. Es gefällt mir auf Anhieb, ich bekomme aber nicht so den ganz großen Drang, es exzessiv zu spielen wie in Szenario 2. Meist bleibt es aber installiert und von Zeit zu Zeit starte ich es dann wieder. Ja, nun könnte man daraus den Schluss ziehen, dass ich relativ wenig Spiele in meinem Besitz finden, weil es ansonsten ja ziemlich teuer wäre. Aber es ist leider nicht so. In meiner Steam-Bibliothek befinden sich aktuell 204 Titel. In Summe habe ich dafür 1.353,27 Euro ausgegeben. Wobei die Zahl mit Vorsicht zu genießen ist. Ja, einige Titel waren kostenlos in irgendwelchen Bundles dabei, waren Inhalte von Zeitschriften und so weiter. Aber so Pi mal Daumen denke ich, dass ich ca. 50 Titel streichen kann und somit auf 150 Titel komme, die ich direkt über Steam gekauft habe. Würde dann mit diesen 1.300 Euro ca. 9 Euro pro Spiel machen. Gar nicht verkehrt eigentlich der Wert. Ich habe vor langer Zeit mal für einen, na gut, so lange ist es auch nicht her, vielleicht ein Jahr, habe ich für meinen Blog eine Kalkulation mal aufgestellt und bin wirklich in meiner Steam-Bibliothek die ganzen Spiele durchgegangen und habe geschaut, wie lange ich sie gespielt habe. Welche mir extrem Spaß gemacht haben und welche weniger. Ja, und darin bin ich dann auf das Ergebnis gekommen, dass ich maximal 1 Euro ausgeben darf pro Spielstunde. In diesem heutigen Fall müsste ich also jedes Spiel im Schnitt 9 Stunden spielen, um mit mir im Reinen zu sein. Zumindest was meine Kalkulation von damals an betrifft. Davon bin ich aber dann doch sehr weit entfernt. Ich könnte mich darüber ärgern, tue ich aber nicht. Dafür ist zum einen das Leben viel zu kurz und zum anderen, ja, ist es einfach, gibt zu viele neue Spiele, die auf den Markt kommen und die man immer wieder mal ausprobieren möchte. Zum Spielverhalten generell würde ich sagen, gibt es eh demnächst noch eine separate Folge, denn das Thema selbst ist eigentlich ein Fass ohne Boden. Wäre noch zu klären, was ich aktuell am Zocken bin und was die Zukunft bringen könnte. Also im Moment versuche ich mich etwas an strategischen Spielen, die das Setting des Zweiten Weltkriegs beinhalten. Ich war sogar ganz mutig und habe mir Hearts of Iron 4 geholt. Dabei stieß ich dann allerdings doch schnell an meine Grenzen. Das Ingame-Tutorial bringt irgendwie gar nichts und die Videos, die man bei YouTube findet, naja, sind auch sehr ausufernd und schwer zu verstehen, wenn man nicht die Engelsgeduld hat. Auf der Suche nach Alternativen bin ich dann mal wieder zurück zu Company of Heroes gekommen, und zwar den ersten Teil. Ist zwar nur bedingt strategisch, aber es macht Spaß und darum geht es am Ende doch. Was ich mir ebenfalls noch etwas genauer anschauen möchte, ist Star Citizen. Generell fand ich Weltraumspiele schon immer interessant. Elite Dangerous zum Beispiel war eines der Spiele, die mich langfristig fesseln konnten. Obwohl die Steuerung auch nicht gerade einfach zu verstehen ist. Bei Star Citizen bin ich auch Bäcker und habe mir schon die aktuellen Inhalte angeschaut. Ja, allerdings noch nicht ganz intensiv, denn dafür ist es mir dann doch zu wenig an Inhalt, was momentan verfügbar ist. Aber grafisch macht es schon richtig was her, das Spiel, muss man zugeben. Im Oktober findet auch hier in Frankfurt die CitizenCon statt. Da werde ich auch versuchen, mein Ticket zu bekommen und vielleicht berichte ich dann auch in einem Podcast darüber. Was grafisch ebenfalls schon jetzt ein klasse Spiel ist, ist Kingdom Come Deliverance. Auch hier bin ich frühzeitig eingestiegen und habe mir die Alpha-Version geholt. Ja, im Frühjahr 2018, genauer gesagt am 13.02.2018, soll es ja dann auch endlich released werden. Ursprünglich sollte es sogar 2016 schon erscheinen, ja, da kam aber die Portierung für die Konsolen dazwischen, die ursprünglich so gar nicht eingeplant waren. Ja, davon abgesehen von den ganzen Spielen möchte ich auch meinen Podcast etwas ausbauen. Und das wird nicht gerade wenig Arbeit sein. Für einen normalen Blog-Eintrag reichen manchmal auch nur 2 wenig gefüllte Seiten. Diese wären dann aber auch in 2 Minuten gelesen und somit viel zu kurz für einen Podcast. Der Vorteil an der ganzen Sache: Dinge, die ich eigentlich gerne erzählen möchte, müssen nicht mehr gestrichen werden, weil sie zum Lesen zum Beispiel zu langweilig wären oder zu langatmig. Beim Zuhören ist das da schon ein bisschen mehr möglich. Hoffe ich zumindest. Generell muss ich allerdings zugeben, dass ich mir ziemlich wenig Gedanken darüber gemacht habe, was ein guter Podcast haben sollte und was nicht. Also so rein inhaltlich. Da möchte ich mich einfach ein bisschen auf mein Bauchgefühl verlassen. Die ganzen Standarddinge will ich schon befolgen, also alles, was Technisches anbelangt, Intros und so weiter. Ansonsten lasse ich es aber auf mich zukommen. Die Themenspanne soll von aktuellen Spielerlebnissen meines eigenen Spielerlebens bis hin zu Berichten von zum Beispiel der Gamescom oder wie gerade eben schon angesprochen von der CitizenCon sein. Das Material jedenfalls wird mir vermutlich nicht so schnell ausgehen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, in diesem Sinne möchte ich jetzt auch diese Einstiegsfolge beenden und hoffe, ich konnte damit etwas Licht ins Dunkel bringen, was diesen Podcast anbelangt. Ich danke euch erstmal fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wann immer diese auch kommen wird, wieder dabei seid und natürlich allen weiteren Folgen auch. Bis dahin alles Gute und viel Spaß beim Zocken. Euer Frank.